Ich kann es gar nicht glauben. Bist immer noch hier bei mir. Ich lese in deinen Augen. Und ich sag dir, was ich spür. Ich denk, dass du's wirklich ehrlich meinst. Wenn du mit mir lachst und mit mir weinst. Und ich weiß, dass du Gedanken lesen kannst, wenn du wirklich willst. Wenn Himmel und Hölle sich streiten, sind wir beide auf einem anderen Stern. Wenn Träume am Leben zerbrechen und sich ächen, sind wir meilenweit entfernt. Sind wir meilenweit entfernt. Ich kann es gar nicht glauben. Wie kriegst du das nun hin? Schaust in meine Augen und alle Ängste fliehen. Du nimmst meine Seele in dir auf, lässt Gefühle in ihren freien Lauf. Und ich weiß, dass du Gedanken lesen kannst, wenn du willst. Sind wir beide auf einem anderen Stern. Wenn Träume am Leben zerbrechen und sich rächen, sind wir meilenweit entfernt. Wenn Liebe und Hass sich bekriegen und der Frieden eine kleine Hoffnung bleibt. Dämonen uns bedrohen, sind wir beide zum Kämpfen bereit. Bist du wirklich zum Kämpfen bereit? Sind wir wirklich heute schon so weit? Auf schwarz oder weiß hab ich keine Lust. Mit welchen Farben könnten wir die Welt anmalen? Sind wir wirklich heute schon bereit? Mit welchen Farben werden wir die Welt anmalen? Wenn Himmel und Hölle sich streiten, sind wir beide auf einem anderen Stern. Wenn Träume am Leben zerbrechen und sich rächen, sind wir meilenweit entfernt. Und wenn Liebe und Hass sich bekriegen und der Frieden eine kleine Hoffnung bleibt. Wenn schwarz oder weiß keine Lösung ist, mit welchen Farben wir die Welt anmalen. Könnten wir die Welt anmalen. Das war Baby Paul auf einem anderen Stern. Ja, Baby Paul ist deutsch. Das wissen wir nun jetzt. Aber habt ihr auch gewusst, dass YouTube seit neuestem wenn man die Videos auf privat stellt, die Videos planen kann. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, ein Bug oder sonst wie, aber es ist geil. Wirklich geil. So kann ich meine Videos bequem alle an einem Tag hochladen und muss mich nicht mehr darum kümmern. Ich kann alle taggen und so weiter und dann muss ich nur noch das Datum einstellen und dann sind sie freigeschaltet. Also wirklich geil das Teil, muss ich echt sagen. Und damit herzlich willkommen beim Screen Media Cast Podcast. Screen Media Pod. Ja. Beim Screen Podcast, je nachdem. Also, dann haben wir nochmals News. Die Website, die haben wir nämlich aktualisiert. Ja, die Website habe ich soeben komplett überarbeitet, beziehungsweise gestern. Und ich bin richtig stolz darauf. Das Design arbeitet jetzt schneller und auch generell. So. Ah, jetzt funktioniert es auch richtig. So. Ja. Mein Mikrofon hat gerade ein paar Probleme gemacht. Ja. So. Es ist mir noch ein Rätsel, wieso WordPress aus unter dem anderen Firmen so komisch lief. So langsam und so träge. Lag auch wahrscheinlich am Theme direkt. Ja. Und an der schlimmen Konfiguration. Beziehungsweise Kompilation des Themes. Und ja. Was gibt's noch zu sagen? Das Theme finde ich so eigentlich besser. Übersichtlicher und ich kann besser mit dem Film arbeiten. Die aktuelle Show ist online und bevor ihr weiter guckt, beziehungsweise weiterhört, muss ich mal eben die Soundqualität checken. Mal eben warten. Ja, und da bin ich wieder. Ja, hallo. Da bin ich wieder. Die Aufnahme ist wieder gestartet. Ich wollte nur mal testen, ob das Mikrofon auch richtig aufnimmt und ob Winamp auch aufnimmt. Was gibt's so noch zu sagen? Also das neue Design finde ich eher ansprechend. Oben steht abmelden bzw. anmelden, Passwort vergessen. Das Ab- und Anmelden geschieht über das Layer im OS X-Format. Oben links haben wir dann die RSS-Feed, YouTube, Facebook und Twitter, vielleicht noch einige andere. Social Networks kann ich nochmal gucken, welche ich noch einfügen kann. Dann private Nachrichten, nur wenn man eingeloggt ist. Die aktuelle Show, letzter Artikel, die letzten Kommentare, Partner, nächster Livestream und ihre Rechte. Ja, so, mein Problem ist jetzt nur, wo soll ich das Banner einfügen? Ich hatte ursprünglich einen Banner. Ich glaube, das füge ich. Also ein Banner für, hier, die Partner. Das füge ich unten nicht an, da habe ich noch schon Blockverzeichnis und Blockerei. Morgens um 9.30 Uhr Stream ist auch blöd. Ja, ist ein Livestream zusätzlich zum Podcast. Jetzt noch ich wollte ja hier gucken. Dashboard, Design, WP Look Panel und Social Networking. Google Plus geht. Da kann ich mal die Google Plus Seite hinmachen. plus.google.com, eben mal Mikrofon verschieben. So. Ja, alles perfekt. Nein, ich wollte nicht bei Gamecast LP mich einloggen. Nein. Ist egal. Dann Tumblr geht. Da kann ich smc-youtube-design.tumblr.com eingeben. Dann Fleck A, Picasa, nicht. Triple, save all changes. Was bietet mir das Design der Integration with Neville Slider? The world's most awesome jQuery image language mix. Aha. Auto widget. Mhm. Aha. Okay, okay. Das nenne ich mal ein cool Tabs widget. Da sollte ich doch mal bei den Widgets vorbeigucken. Und hier ist noch SEO. Meta Description. Die sollte ich auch nochmal ausfüllen. So. Aber was mich dennoch irritiert, ist die Tatsache der Navigation. Hier ist das der Link. Und wenn ich jetzt auf Vorschau gehe, ich werde gleich die Metas einfügen. Ja, hier. Seite 2. Okay, und Seite 3. Geil. Ich hätte nicht gedacht. So, ihr hört jetzt Radio Star mit A Common Tale. Viel Spaß! Walking out your door, I don't care anymore. Engines loud, cars go racing by. This town bores us all. We have nothing left to hide. La la la la la la la. How could hope brings out the best in us? Worst is yet to come. La la la la la la la. How could hope brings out the best in us? Worst is yet to come. Yeah. So, hallo Leute, da bin ich wieder live aus meinem Haus und willkommen zu einem weiteren News, und zwar habe ich hier den SEO-Part ausgefüllt. Hört euch das mal an. Screen Media Cast ist ein Multimedia-Magazin, das eine Internetshow bietet. Screen Media Cast bietet außerdem auch einen Podcast und Livestream an, sowohl ein Radio- als auch ein Video-Livestream. Screen Media Cast ist spezialisiert auf Videobearbeitung, Intro- und Outro-Erstellung und Livestream- und Virtualisierungstechnologien. Hört sich das an? Gut, nicht? So, dann weiter geht's in den News. Und zwar iCatcher.tv. Die haben, beziehungsweise der Nils hat auf nsystems.org auf dem YouTube-Kanal und der entsprechenden Website dazu einen Kurzfilm namens Sleep gemacht. Wird alles in den Shownotes eingetragen. Und was noch ansteht, ist der Funktionalität der Monetarisierung unter YouTube. Und zwar kann man damit seine Videos monetarisieren. Dazu zählen das Bekommen von Geld ab 18, wenn man sich bei AdSense eintragt und dann noch die Kontodaten und dann kriegt man ungefähr alle 100 Euro waren das, das Geld überwiesen und kann glücklich sein. Jetzt zu Yamando. Jamendo, da bekomme ich ja die Musik her. Keine Sorge, ist alles Creative Commons. Das heißt, ich darf es so verwenden, wie es die Lizenzbedingungen zulassen und ich muss keine GEMA-Steuern zahlen, was bei Mainstream-Radiomusik der Fall ist. Die haben ein Redesign durchgeführt und ziemlich ansprechend eigentlich. Ich habe mich sofort reingefunden. Ich war sofort drin im Theme, sozusagen. Ich konnte sofort hier runterladen, playen. Lehnt sich ein bisschen an MySpace an, aber ganz schön zu sehen. Also, ich wusste gar nicht, dass weltweit der beliebteste Titel Black Satellite von Tenpenny Joke ist. Spiele ich gleich auch noch. Und Registar mit A Common Tale ist da auch drin. Und so habe ich auch einige dieser Lieder gefunden. Zum einen auch Baby Paul und von Dropzone einiges. Aber das seht ihr gleich. Nämlich jetzt habe ich hier Tenpenny Joke mit Black Satellite. Viel Spaß bis zum bis gleich halt. Und da bin ich wieder, live aus dem Studio. Und jetzt, X-Split. X-Split ist eine wunderbare Software zum Livestream, aber die Einschränkung dabei ist, die haben seit neuestem eine kleine, leider etwas zu blöde Sperre drin. Und zwar kann man seit der Public Beta 6 closed nicht mehr in MP3 Audioqualität, High Quality Stream, und es wird ein Layer angezeigt, was total blöd ist. Dann haben wir noch im Petto will ich jetzt ungern sagen, aber OTW Gerrit. Ja. Der liebe Gerrit ist in Tschernobyl. Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Auf jeden Fall ist er sich am Verstrahlen. Wie man so schön sagt. Ja. Ich kann auch euch eben die letzten Tweets von ihm vorlesen. Eben gucken. TweetDeck. Wo haben wir hier denn OTW Gerrit? Gerrit, da haben wir ihn. Es ist kurz nach 9 und die Russen machen wieder einen unglaublichen Lärm. Muss das sein? Ja, muss sein. Warm. Es ist so warm. Ach ja, guten Morgen nach Deutschland. Ja. Der gute Gerrit. Dann, German Let's Play hat endlich einen Minecraft-Server. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem letzten Video auf Gamecast.lp helfen. Link dazu alles in die Shownotes. Und ja, damit ist der Podcast auch zu Ende. Leider diesmal mehr Musik als halt Infos, aber dafür ist ja auch die Sendung da. Ja, ich hoffe, ich kriege demnächst auch noch einen Interviewgast dabei. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Bam. ScreenMeterCast Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und jetzt mit Danny Mosterek, Walking Down the Streets. Walking down the street, I can't see a tiny part of the world. Could be London, Madrid, Sarajevo, or New York. It's plain to see down here, with difficulty margin from up there. However, this is life, wrong or right, nothing more, nothing less. Begging for a peace, he asks himself if this is what God wants. Jessica sells her body, cause she needs to eat somehow. The Western is up on the street, I guess those are some things to care about. Whoa. Whoa. not only mine, it's not only yours. It's not only mine, it's not only yours. It's our reality.